Und es ist los hier. Alle Hände nach oben. Yeah. Sunshine Live. Wir sind mitten unter euch. Yeah. Es geht los. Here is the bass. Come on. Come on, everybody! One, two, three, four. Sunshine Live, wir sind mitten unter euch. Bali, geht's euch gut? We'll be right back.

Nation. Dummy. Dummy. Dummy. Dummy Nation. Dummy. Dummy. Dummy. Dummy Nation. Euch mal hören lassen draußen auf Sunshine Live. Wie geht's euch? Schöne Grüße an den Rest der Welt aus dem tiefsten Niederbayern. Merry Christmas! We'll be right back. Hey, alles klar bei euch? Geht das noch ein bisschen lauter? Alles klar bei euch? So, Freunde, wir machen noch circa 5 Minuten. Dann ist sie unter euch. Miss Dies ist der Six. Transmission. Sunshine Live. Sunshine Live, Motorola Mix Mission.